Es geht ihm wahrscheinlich nicht gut, weil nach außen nicht einmal für seine Frau eine Nachricht noch dringt. Es gibt eine neue Entwicklung, dass ungefähr so ein Dutzend sehr bekannter Intellektuellen, die nicht zu Dissidenten gezählt werden können, jetzt in einem offenen Brief seine Freilassung gefordert haben. Das ist insofern sehr relevant, weil erstens diese Intellektuellen, wie gesagt, nicht zu Dissidenten gehören und zweitens unter ihnen auch durchaus Professoren sich befinden, die bislang jedenfalls noch auf der Liste von Kulturbehörden in Peking stehen, die möglicherweise als Dialogpartner bereitstehen könnten für Frankfurter Buchmesse. Und denken Sie, dass dieser Appell, dieser etwa ein Dutzend Intellektueller, dass der etwas ausrichten könnte? Symbolpolitisch durchaus, denn hier wird eine Grenze eigentlich überschritten, die man unterscheidet bisher in der Verfolgung von Intellektuellen sehr genau zwischen Hardcore-Dissidenten, also einem wie Liu Xiaobo, der systemische Veränderungen durchaus fordert, und jenem, die zwar andere Meinungen sind, aber die zumindest vom System nicht so als gefährdend eingestuft werden. Mit diesem offiziellen Appell, genau diese Nicht-Dissidenten für Liu Xiaobo, wird eben diese Grenze zum ersten Mal auch innerhalb von China überschritten. Das hat insofern eine symbolische Bedeutung, als eben auch andere, die durchaus nicht zu Dissidenten gezählt werden wollen, sich dadurch ermutigt fühlen könnten. Wir erinnern uns ja, dass Charta 08 von mehr als 8000 Chinesen unterschrieben werden. Nicht alle von ihnen sind Dissidenten. Auch da zeichnet sich eben diese Entwicklung, die sich jetzt fortsetzt. Sie haben gerade gesagt, Liu Xiaobo gehört zu den Hardcore-Dissidenten. Warum genau wird er verfolgt von den chinesischen Behörden? Was ist der Hintergrund? Es gibt zweierlei Hintergründe. Die eine ist, dass er mitten in Peking sitzt, dass er durchaus sehr breite internationale Kontakte hat. Er ist ein sehr bekannter Adresse für alle Hauptstädte im Westen, für Washington, für Berlin, für Paris. Insofern ist er eine sehr symbolträchtige Führungsfigur für andere Stimmen. Manche bezeichnen ihn als Aktivisten der zivilgesellschaftlichen Bewegung, andere bezeichnen ihn als führenden Kopf der Dissidenten, egal. Aber er ist ein sehr bekannter Symbolfigur. Der zweite Hintergrund ist auch, dass er in den letzten Jahren mit steigenden Erfolgen Netzwerke gebildet hat, und zwar über alle sozialen Schichten hinweg. Das Ergebnis dieser Netzwerkbildung wird manifest durch eben den Prozess der Charta 08. Charta 08 wurde initiiert von 300 Intellektuellen, die in verschiedenen Städten, in Provinzen, in Hongkong sitzen. Es ist ja wirklich eine der Hauptleistungen von Liu Xiaobo, eben auch solche intellektuellen Netzwerke gebildet zu haben, geschweige denn auch noch Netzwerke zu bilden oder zumindest so weit zu überzeugen, dass 8000 Chinesen aus allen sozialen Schichten diese Charta 08 übers Internet unterzeichnet haben. Das zeigt ja auch eine organisatorische Größe dieses intellektuellen Kopfes, der nicht nur am Schreibtisch schöne Sätze formuliert. Nun will sich ja China im Oktober bei der Frankfurter Buchmesse als Gastland, als Literaturland präsentieren. Sie haben in diesem Monat schon eine Erklärung des Deutschen Pen-Zentrums mit unterzeichnet, in der es heißt, wir fordern das chinesische Organisationskomitee und die deutschen Gestalter der Buchmesse dazu auf, dafür zu sorgen, dass eine internationale Buchmesse in Deutschland die Menschenrechte, die Freiheit des schriftstellerischen Wortes wie die Meinungsfreiheit der Medien unter allen Umständen achtet. Welche Reaktion erwarten Sie denn nun vor dem Hintergrund der Verhaftung von Liu Xiaobo von der Buchmesse? Die Buchmesse muss sich natürlich ernsthaft die Frage stellen, wie mit solchen provokanten, provozierenden, symbolpolitischen Schritten seitens Peking umgegangen wird. Die Buchmesse strebt, wie wir wissen, einen kritischen Dialog mit China an, wie die deutsche Politik bisher von sich auch immer behauptet. Aber wo ist die Grenze, diese kritischen Dialoge erreichte, wo aus einem Dialog ein Protest wird? Das wird natürlich genau die Frage sein, der sich die Buchmesse, die Veranstalter vor allen Dingen stellen muss. Und man muss ja darauf hinweisen, dass das Datum der Festnahme von Du Chambord auch nicht ganz beliebig war. Es war ungefähr so an dem Tag, an dem die chinesischen Organisatoren eine deutsche Journalistengruppe nach Peking eingeladen hat, diese Journalisten den chinesischen Autoren zugeführt hatte. Ungefähr an dem gleichen Tag wurde bekannt, und bis heute ist es nicht für Chinesen in China diese Meldung zu lesen. Die Meldung war eigentlich fürs Ausland bestimmt, dass Liu Xiaobo festgenommen wird. Es ist offenbar auch ein Test von der chinesischen Seite, wie weit Deutsche, insbesondere die deutschen Veranstalter, diese Buchmesse dann reagieren wird.